Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Piraten zu bundesweitem Aktionstag Opt-out Day. Wir brauchen eine Einwilligungslösung bei Meldegesetz. 19. September 2012. Die Piratenpartei Deutschland ruft zum bundesweiten Opt-out Day am 20. September auf. In 79 Städten werden alle Teilnehmer des Aktionstages von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und sich aus den offenen Listen der örtlichen Meldebehörden austragen. Mit der Aktion soll ein gemeinsames Zeichen gegen die geplante Widerspruchslösung und für eine Einwilligungslösung im Meldewesen gesetzt werden. Der Staat hat eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber dem Bürger. Das gilt insbesondere dann, wenn Bürger per Gesetz gar keine Wahl haben, ob sie persönliche Daten an staatliche Behörden weitergeben oder nicht. Die Persönlichkeitsrechte des Bürgers müssen über den privatwirtschaftlichen Interessen von Unternehmen stehen, so Markus Barenhoff, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland. Die Piratenpartei Deutschland weist bereits seit 3 Jahren auf die datenschutzrechtliche Problematik des Melderechts hin. So hat sich die Partei im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2009 gegen die Weitergabe von Informationen über Menschen ohne triftigen Grund ausgesprochen. Auch in ihrem Grundsatzprogramm ruft die Partei zu Datensparsamkeit, Datenvermeidung und unabhängiger Kontrolle der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf. Die vom Innenausschuss vorgelegten Änderungsvorschläge sind unzureichend. So müssen Meldeämter zum Beispiel aktuell nicht prüfen, ob die vom Unternehmen angegebenen Einwilligung der betroffenen Person auch rechtsmäßig ist. Datenschutzrechtlich ist das eine Katastrophe. Wir fordern deshalb, ohne aktive Einwilligung der Bürger bleiben die Daten beim Amt. So Katharina Nokum vom Koordinationssystem des Opt-out Day. Mit der Unterstützung und aktiven Teilnahme am Opt-out Day senden Bundes- und Landesverbände sowie die Fraktion der Piraten in den Landesparlamenten ein klares Signal in Richtung Bundesrat. Dieser wird sich am 21. September 2012 mit dem zustimmungspflichtigen Neumeldegesetz befassen. Das am 28. August 2012 beschlossene Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens wurde im Bundestag innerhalb von 57 Sekunden beschlossen. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung ist die Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.